Halleluja. Du bist wunderbar. Halleluja. Glory, glory, glory. Danke, Jesus. Jesus. Bist du bereit, ein Überwinder zu sein? In diesem neuen Jahr. Halleluja. Mehr als ein Überwinder, sagt das Wort Gottes. Sag mal zu deinem Nachbarn, du bist mehr als ein Überwinder. Oh, Halleluja. Und weißt du, das ist sehr, sehr wichtig für uns in diesem Jahr. Weil, wie wir seit Anfang des Jahres noch deutlicher sehen können, ist, wir leben wirklich in Zeiten oder in einer Zeit von zunehmenden Stürmen, Erschütterungen. Damit auch von Ängsten in der Welt. Menschen sorgen sich. Was kommt morgen? Werden wir morgen noch in Frieden und Freiheit leben können? Werden wir morgen noch unser wirtschaftliches Auskommen haben? Werden wir morgen noch das volle Evangelium frei verkünden können in Europa? Persönlich, vielleicht wird meine Gesundheit erhalten bleiben oder wiederhergestellt, je nachdem, wo du gerade stehst. Oder wie ist es mit meiner Familie? Wie ist es mit meiner Ehe? Was wird da? Das sind Dinge, das sind Sorgen, das sind Ängste, die Menschen versuchen zu umlagern. Das sind Dinge, die stürmen um uns herum im Geist. Und deswegen ist es wichtig, dass wir Position einnehmen in dieser Zeit im Geist. Ja, so wie Jesus uns gelehrt hat, Position einzunehmen. Und wir schauen einfach mal zum Anfang, schauen wir mal nach Markus 4 kurz, du musst es nicht aufschlagen. Ich werde nur Einzelteile daraus zitieren, aber in Markus 4, da sehen wir diese Situation, wo die Jünger in einem Sturm waren. Ups. Wo die... Der Sturm macht sich schon bemerkbar. Die Jünger waren in einem Sturm und Sie waren in Angst und Jesus schlief mitten im Sturm. Und die Jünger, sie schrien Jesus zu und sagten, hey Meister, wir kommen um. Sie weckten ihn auf und sie sagten, Meister, wir kommen um. Und was tat Jesus? Jesus stand auf und er sprach ein Wort und er sagte, Sturm, schweig und verstumme. Und in dem Moment war der Sturm zu Ende. Und dann sagt er etwas sehr Bemerkenswertes. Er sagt nämlich zu seinen Jüngern, was seid ihr so furchtsam, ihr Kleingläubigen? Beziehungsweise in Markus 4 heißt es so, warum seid ihr furchtsam, habt ihr noch keinen Glauben? Mit anderen Worten, was sagt Jesus hier eigentlich? Hast du das mal überlegt, was Jesus hier eigentlich sagt? Warum sagt er das? Oder was will er damit ausdrücken? Sie haben ihn geweckt, er hat geboten, der Sturm ist verstummt und er sagt, was seid ihr noch so furchtsam, habt ihr noch keinen Glauben? Mit anderen Worten, Jesus sagt eigentlich, hey, ihr hättet mich auch schlafen lassen können. Amen. Weil das, was ich getan habe, hättet ihr genauso tun können. Das ist sein Punkt. Wenn ihr Probleme habt mit dem Sturm, dann gebietet ihr doch dem Sturm. Dann sag doch Sturm, schweig und verstumme. Dann nimm doch deine Autorität wahr, sagt er zu den Jüngern. Hättet ihr mich nicht wecken brauchen. Wenn wir, mit anderen Worten, Jesus sagt, wenn wir unseren Stand einnehmen, wenn du deinen Stand einnimmst, so wie er seinen Stand eingenommen hat, dann kannst du das Gleiche tun wie er. Johannes 14, 12 hat er gesagt, wenn wir nur glauben, dann werden wir die Dinge tun, oder jeder, der glaubt, wird die Dinge tun, die ich getan habe und noch größere darüber hinaus. Mit anderen Worten, so wie er ist, so bist du in dieser Welt. Das heißt, das Erste, was Jesus dir zum Anfang dieses Jahres sagt, ist, sprich zum Sturm, nimm deine Autorität wahr. Zu den Jüngern sagte er, hey, ihr hättet es besser wissen müssen. Was hat er ihnen gesagt? Zum Beispiel in Lukas 10, 19. Er hat ihnen gesagt, siehe, ich habe euch Autorität gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten. Und da gehören ganz sicher auch Stürme dazu. Tja, symbolisch, Schlangen, Skorpione, ist ja auch symbolisch gemeint. Ja? Skorpione gibt es hier in Deutschland sowieso keine, also würde es für uns flachfallen, der Vers, aber es geht nicht um physische Skorpione, sondern es geht um all diese Hindernisse. Es geht auch um Stürme. Ja? siehe, ich habe euch Autorität gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und auf alle Kraft des Feindes, und nichts kann euch schaden. Mit anderen Worten, ihr habt Autorität. Jesus sagte seinen Jüngern da im Boot, hey Leute, wenn ihr mit mir unterwegs seid, dann muss euch eins klar sein, ihr habt dieselbe Autorität, die ich habe. Ihr müsst mich nicht wegen jedem Ding da, wegen jedem Stürmchen da wecken, sondern ihr könnt selber Autorität wahrnehmen. Ihr müsst nicht verzweifelt schreien, Herr, wir kommen um, sondern ihr könnt sprechen zum Sturm. Sehr viel effektiveres Gebet als Herr, wir kommen um ist, du sprichst zum Sturm. Ist auch ein falsches Bekenntnis, Herr, wir kommen um ist ein ziemlich schlechtes Bekenntnis. Amen. Und deswegen sagt Jesus, nein, mach's lieber so wie ich. Nimm deine Autorität wahr. Wenn du mit Jesus unterwegs bist, das ist mein erster Punkt, wenn du mit Jesus unterwegs bist, dann hast du Autorität über jeden Sturm. Dann müssen Stürme um dich herum dich nicht sorgen. Dann müssen Stürme in deinem persönlichen Leben genauso dich nicht ängstigen. Amen. Weil du hast Autorität über jeden Sturm in dir, in deiner Seele, in deinem Leben, in deinen Umständen oder auch äußerlich, den du um dich herum siehst und von dem du irgendwie betroffen bist. Du hast Autorität über jeden Sturm. Zweite Sache, die ebenfalls wichtig ist, der Punkt ist, ich habe es gerade gesagt im ersten Punkt, wenn du mit Jesus unterwegs bist, dann hast du Autorität. Okay? Das heißt, du musst mit Jesus unterwegs sein. Amen. Und jetzt kommt der Punkt. Jesus hat zu seinen Jüngern gesagt, komm und folge mir nach. Mit anderen Worten, Jesus hat sie auf einen Weg gerufen. Jesus hat seine Jünger nicht in ein Leben hineingerufen, das sich um sich selber drehens und des Bequemlichkeitszone einrichtens, sondern er hat seine Jünger hineingerufen in einen Lebensstil des Vorangehens, des Gehens, des Bewegens. Jesus, auch zu seinen Lebzeiten, Jesus war immer in Bewegung. Sag mal zu deinem Nachbarn, Jesus war immer in Bewegung. Er sagt von sich sogar in Matthäus 8, 20 bis 22, das ist übrigens interessanterweise in Matthäus 8, ist das unmittelbar vor diesem Gleichnis der, oder vor dieser Geschichte mit der Stillung des Sturmes. In Matthäus 8 kommt es auch vor, die Stillung des Sturmes. Und unmittelbar davor sagt Jesus Folgendes. Er sagt nämlich, die Füchse haben Höhlen und die Vögel des Himmels haben Nester, aber der Sohn des Menschen hat nicht, wo er sein Haupt hinlege. Mit anderen Worten, der Sohn des Menschen bleibt nicht stehen. Der Sohn des Menschen geht immer voran. Der Sohn des Menschen richtet sich keine persönliche Bequemlichkeitszone ein, sondern er geht vorwärts. Und wenn du mit Jesus unterwegs sein willst, dann musst du mit ihm gehen. Das heißt, dann musst du vorwärts gehen. Halleluja. Stillstand ist Rückschritt bei Jesus. Amen. Ein anderer aber von seinen Jüngern sprach zu ihm, ist auch Matthäus 8, 22, ein anderer aber von seinen Jüngern sprach zu ihm, Herr, erlaube mir vorher, also bevor er ihm nachfolgt, vorher hinzugehen und meinen Vater zu begraben. Mit anderen Worten, es sind aber noch so viele wichtige familiäre Dinge bei mir, um die muss ich mich noch kümmern und dann kann ich vorangehen, dann kann ich vorwärts gehen. Und was sagt Jesus? Er sagt, folge mir nach. Und dann noch, lass die Toten begraben. Mit anderen Worten, lass die, die sowieso nicht nachfolgen, die sowieso nicht vorwärts gehen, lass die sich um all diese irdischen Sachen kümmern. Du aber geh voran mit mir. Du aber geh voran im Geist. Halleluja. Bleib nicht stehen. Amen. Sag zu deinem Nachbarn, bleib nicht stehen. Für Jesus ist Stillstand immer Rückschritt. Beweis mir das im Wort. Matthäus 12, 30. Da sagt Jesus, wer nicht mit mir ist, ist gegen mich. Und wer nicht mit mir sammelt, zerstreut. Das ist interessant. Das heißt, Jesus sagt, wer nicht mit mir Land einnimmt, im Geist, weißt du, in jeglicher Form, für das Reich Gottes, wer nicht mit mir Land einnimmt, der bewirkt in Wirklichkeit, dass mein Reich zurückgeht. Wer stillsteht, wer nicht vorangeht, wer nicht weitergeht mit mir, wer nicht Land einnimmt mit mir, der arbeitet letztendlich gegen mich, weil ich gehe voran, ich gehe vorwärts und ich nehme Land ein. Das ist interessant. Ich weiß nicht, wie viele Christen es in unserem Land gibt, die wirklich konsequent mit Jesus vorangehen. Und die sich nicht nur in irgendeiner christlichen Bequemlichkeitszone eingerichtet haben, wo es sich gut anfühlt und wo sie jetzt gucken, dass mit ihrer Familie alles in Ordnung ist und dass ihre Finanzen stimmen und dass ihr Häuslein gebaut wird und so weiter und dass sie dabei auch noch schön fromm sind, damit sie dann eines Tages in den Himmel kommen. Das ist nicht der Lebensstil, in den Jesus uns gerufen hat. Halleluja, lass mich dir das sagen. Ich weiß, ich habe heute Morgen wirklich, ich spüre so ein Schwert in mir. Halleluja. Das Wort Gottes, Hebräer 4,12, ist scharf und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Also sei bereit, heute Morgen geschnitten zu werden, okay? Wenn nicht, kannst du gerne nach Hause gehen, aber ich empfinde einfach, wir müssen da Dinge schneiden. Amen. Andere Bibelstelle dazu, Matthäus 28, 19 bis 20. Zwei wunderbare Zusagen gibt Jesus hier, zwei Hammer-Zusagen. Das erste ist, was Jesus sagt, Matthäus 28, 19, er sagt, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Das gehört zu dem, was ich ganz am Anfang gesagt habe, Lukas 10, 19. Wenn du mit Jesus unterwegs bist, dann gehst du in der gleichen Macht, in der gleichen Autorität wie er. Wenn also Jesus sagt, hey, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden, dann heißt das, dass die Autorität, die du in Christus hast, höher ist als jede andere Autorität. Amen. Das ist gewaltig. Und dann sagt er noch was Gewaltiges in Vers 20. Er sagt, und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Amen. Das heißt, Jesus sagt zu, hey, ich mit meiner Macht, mit meiner Autorität, ich bin immer da, wo ihr seid, weil ich bin bei euch bis ans Ende der Welt. Und jetzt kommt dazwischen, der Sandwich, ja, das Schnitzel dazwischen. Okay, das darf ich jetzt gerade nicht sagen in der Daniel-Fastenzeit, ja, sonst kommen komische Gedanken auf. Okay, aber dazwischen, was steht dazwischen? Was steht zwischen diesen beiden Zusagen? Zwischen diesen beiden Zusagen ist der sogenannte Missionsbefehl. Das heißt, er sagt, geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu halten, was ich euch befohlen habe. Mit anderen Worten, breitet mein Reich aus, geht voran mit mir, nehmt das Land ein und dann bin ich mit euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Und dann steht ihr in der vollen Autorität des Geistes und wenn sich ein Sturm erhebt, dann habt ihr Autorität, diesem Sturm zu befehlen. Amen. Mit anderen Worten, du musst sicherstellen, dass du mit Jesus unterwegs bist. Du musst sicherstellen, dass du mit ihm vorangehst. Du musst sicherstellen, dass der Feind dich nicht in so eine laue Bequemlichkeitszone hineintreibt. Und ich weiß, das ist manchmal nicht ganz leicht, gerade wo wir doch noch eine gewisse Sicherheit und Wohlstand hier in der westlichen Welt haben. Das ist manchmal nicht ganz leicht. Aber die Bibel sagt, wer überwindet? Haben wir schon gehört. Wer überwindet, Offenbarung 2, Vers 6, wer überwindet, dem werde ich geben, vom Baum des Lebens zu essen. Amen. Und in dieser Stelle, Offenbarung 3, Vers 6, da ist die Rede von der Gemeinde in Ephesus, von der Engel sagt, ich habe eine Sache, die mir nicht gefällt bei dir, nämlich du hast deine erste Liebe verlassen. Mit anderen Worten, du bist lau geworden, du hast nachgelassen da drin, du gehst nicht mehr so voran, du bist nicht mehr so feurig, wie du mal warst. Ich sage das jetzt nicht zu dir, das hat er damals zu Ephesus gesagt. Du musst selber beurteilen, ob es für dich gilt. Aber wenn es für dich gilt, dann sagt das Wort genauso in dieser selben Stelle. Er sagt, wer überwindet, dem werde ich geben, vom Baum des Lebens zu essen. Das heißt, du musst diesen Geist der Lauheit überwinden. Du musst diesen Geist der Trögigkeit überwinden. Amen. Und dann hast du Autorität. Halleluja. Preist den Herrn. Weißt du, die Autorität liegt in der Offensive, nie in der Defensive. Amen. Du darfst dich nicht wundern, wenn der Feind Territorium auch dir persönlich wegnimmt in deinem Leben. Und es kann sich in unterschiedlichen Dingen auswirken. Es kann sich im Bereich von Gesundheit auswirken, in Finanzen, im Beruflichen, im Familiären, im Ehemäßig oder was auch immer. Du darfst dich nicht wundern, wenn der Feind dir Land wegnimmt, wenn du erstens deine Autorität nicht wahrnimmst und wenn du zweitens nicht vorangehst. Amen. Indem du vorangehst, nimmst du Land ein und der Feind kann dir nicht stehlen, was Gott dir gegeben hat. Amen. So wichtig. Halleluja. Also wir sehen das im Lauf der Kirchengeschichte, auch kollektiv im Leib Christi. Das, was ich sage, was natürlich für jeden Einzelnen von uns persönlich gilt, gilt auch kollektiv im Leib Christi. Das ist interessant. Immer wenn in bestimmten Gebieten der Leib Christi vorangegangen ist, dann hat sich das Territorium ausgeweitet. Wenn er nicht mehr vorangegangen ist, dann ging Territorium verloren. Und zwar ganz buchstäblich. Ein gutes Beispiel, historisches Beispiel ist Kleinasien. Kleinasien, heutige Türkei, war in den ersten Jahrhunderten des Römischen Reiches die am meisten christianisierte Region der gesamten Welt. Da war der Prozentsatz an Christen der höchste. Da war intensiv, missionarisch ging das da ab. Von da haben sie die Slawen evangelisiert, von dort aus haben sie die Russen evangelisiert und so weiter. Das war eine starke missionarische Kirche. Und das sogenannte Byzantinische Reich, das dort geherrscht hat über Jahrhunderte, war ein sehr starkes Reich. Aber so ungefähr ab dem 10., 11. Jahrhundert haben sie nachgelassen in ihrer missionarischen Aktivität und in ihrem Vorangehen. Und die Historiker sagen, die Kirche hat begonnen, sich nur noch um sich selber zu drehen. Und was war die Konsequenz? Immer mehr Territorium weg. Und endgültig 1453 hat der Islam Konstantinopel, heutiges Istanbul, erobert. Ja. Und heute ist die Hagia Sophia, die die Hauptkirche des Byzantinischen Reiches war, die damals größte Kirche der Welt, ist heute eine Moschee. Das ist interessant. Aber du kannst diese Korrelation sehen, du kannst diesen Zusammenhang sehen. Solange der Leib Christi vorangeht, ich sag's mal umgekehrt, ich formuliere es mal positiv. Solange der Leib Christi in Deutschland vorangeht und Territorium einnimmt, hat er Autorität und muss sich daher auch nicht fürchten, dass er von irgendeiner anderen Macht oder Geist übernommen wird. Wenn wir nicht mehr vorangehen, dann wird's gefährlich. Historiker sagen zum Beispiel auch, hätte Deutschland nicht im 16. Jahrhundert die Reformation unter Martin Luther erlebt und die ganzen Erweckungsbewegungen, die damit auch einhergingen, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass das Heilige Römische Reich dem Ansturm des Islam, der damals ja bis Wien geschwappt ist, nicht standgehalten hätte. Das ist interessant. Das heißt, weißt du, und es geht nicht um irgendeine Religion hier oder da, sondern es geht um geistliche Mächte. Es geht darum, der Leib Christi behält sein Territorium nur, wenn er vorangeht. Amen. Halleluja. Und deswegen ist es so wichtig, in welche Richtung gehen wir? Amen. Wo sind wir positioniert? Wie sind wir positioniert? Halleluja. Die Autorität liegt in der Offensive. Ich sag's nochmal, sag's mal zu deinem Nachbarn nochmal. Die Autorität liegt in der Offensive. Halleluja. Und jetzt lasst mich euch noch ganz kurz so erzählen, was ich erlebt habe, so in der Zeit um Neujahr herum. Ich hatte ja am 28. hatte ich ja schon gepredigt, auch über das, was Gott fürs neue Jahr sagt. Aber dann hatte ich in dieser Zeit um Neujahr herum nochmal eine starke Erfahrung mit Gott. Und zwar war es so, dass ich über längere Zeit wirklich vor meinem inneren Auge immer, ich konnte das gar nicht abschütteln, aber über lange Zeit hatte ich immer dieses Lamm Gottes vor Augen, von dem die Herrlichkeit Gottes ausgeht. Von dem die Kraft ausgeht, von dem diese Power ausgeht. Und du findest das in Offenbarung 5, Vers 6. Und Gott hat mich dann auch stark in die ganze Offenbarung auch reingeführt. Aber Offenbarung 5, Vers 6, da findest du das, da heißt es, Johannes sah inmitten des Thrones und der vier lebendigen Wesen und er in den Mitten der Ältesten ein Lamm stehen wie geschlachtet. Amen. Mit anderen Worten, inmitten im Zentrum der Herrlichkeit sah Johannes das Lamm Gottes. Und ich habe das gesehen, wie einfach die ganze Energie des Universums, ja, seine Liebe, seine Kraft, seine Herrlichkeit ausgeht von diesem Lamm Gottes. Und es war stark, es war wirklich stark. Ich habe gemerkt, ich habe das richtig aufgenommen. Halleluja. Und dann bin ich weiter, habe ich weiter Offenbarung 5 studiert und habe dann gesehen, einfach in den Versen davor, da ist diese Geschichte, wo da geht's um dieses Buch mit den 7 Siegeln. Ja, hast du schon mal gehört? Ja? Daher kommt unser Sprichwort, das ist alles ein Buch mit 7 Siegeln. Ja? Das heißt so viel wie, man weiß nichts Genaues darüber oder man versteht's nicht. Aber das liegt nur daran, dass viele halt die Offenbarung nicht verstehen. So unverständlich ist es nicht in der Offenbarung, worum es geht. Ja, es geht um ein Buch mit 7 Siegeln und wenn man dann in Offenbarung 6 liest, dann sieht man diese 7 Siegel, die meisten dieser 7 Siegel, wenn die geöffnet werden, führt es einfach dazu, dass sogenannte Wehen auf der Erde freigesetzt werden, also Naturkatastrophen, Erdbeben, Inflation, Hungersnot und solche Dinge, Krieg und diese Dinge freigesetzt werden und zwar mit dem Ziel, das ist wichtig in der Offenbarung, mit dem Ziel, dass die Menschen, die noch nicht Jesus erkannt haben, Buße tun und umkehren und zu Gott kommen. Amen. Und dieses Buch mit den 7 Siegeln, das sieht Johannes in Offenbarung 5 am Anfang, sieht es so vor Augen und er weiß, jemand muss diese 7 Siegel öffnen. Damit der Sieg Gottes durchkommt, muss jemand diese 7 Siegel öffnen. Aber dann heißt es, dass niemand würdig befunden wurde, weder im Himmel noch auf der Erde und auch nicht unter der Erde, konnte das Buch öffnen, noch es anblicken. Das ist Offenbarung 5, Vers 3. Konnte es nicht öffnen und nicht anblicken. Und dann heißt es Offenbarung 5, Vers 4. Und ich weinte sehr, weil niemand für würdig befunden wurde, das Buch zu öffnen, noch es anzublicken. Und dann kommt die gute Nachricht. Und einer von den Ältesten spricht zu mir, weine nicht, siehe, es hat überwunden, der Löwe aus dem Stamm Juda, die Wurzel Davids, um das Buch und seine 7 Siegel zu öffnen. Amen. Und jetzt kommt's. Das ist Vers 5. Also der Löwe von Juda ist würdig, das Buch mit den 7 Siegeln zu öffnen. Wer ist der Löwe von Juda? Jesus, Amen. Die Wurzel Davids, das ist eindeutig. Es geht um Jesus. Er ist würdig, das Buch mit den 7 Siegeln zu öffnen. Und dann kommt Vers 6. Und dann heißt es da, und ich sah inmitten des Thrones und der 4 lebendigen Wesen, inmitten der Ältesten, ein Lamm stehen, wie geschlachtet, das 7 Hörner und 7 Augen hatte. Die sind die 7 Geister Gottes ausgesandt über die ganze Erde. Und es kam, das Lamm kam und nahm das Buch aus der Rechten dessen, der auf dem Thron saß. Mit anderen Worten, das Lamm ist würdig, die 7 Siegel zu öffnen. Interessant, zuerst heißt es hat überwunden der Löwe aus dem Stamm Juda. Jesus. Aber dann sieht Johannes ein Lamm. Er sieht nicht den Löwen im Zentrum der Herrlichkeit, sondern er sieht das Lamm. Wie passt es zusammen? Lamm, Löwe? Der Punkt ist, es ist beides ein und dieselbe Person. Amen, nämlich Jesus Christus. Er ist der Löwe und das Lamm zugleich. Aber das tiefste Zentrum seines Herzens, das tiefste Zentrum seines Wesens ist das Lamm. Das Lamm wird zum Löwen, nicht der Löwe zum Lamm, sondern das Lamm wird zum Löwen. Das Lamm erhebt sich. Sein Wesen ist Lamm, aber es brüllt wie ein Löwe. Amen. Und das sehen wir in der Offenbarung. Wir sehen, wie das Lamm die 7 Siegel öffnet. Ja, es kommt dann in Offenbarung 5, wird dann nochmal das Lamm angebetet, wird gesagt, würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, das ist Vers 12. Würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, zu empfangen die Macht und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Herrlichkeit und Lobpreis. Und jedes Geschöpf, das im Himmel und auf der Erde und unter der Erde und auf dem Meer ist und alles, was in ihnen ist, hörte ich sagen, dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm den Lobpreis und die Ehre und die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Halleluja. Das Lamm hat die Macht. Das Lamm hat die Macht, die 7 Siegel zu öffnen, die diese Wehen auslösen. Aber nicht nur diese Wehen, und das ist wichtig zu sehen. Und jetzt gehen wir nach Offenbarung 6. Und da hat Gott mich dann hingeführt. Offenbarung 6, Vers 1. Da heißt es, und ich sah, als das Lamm eines von den 7 Siegeln öffnete, also das erste, und hörte eines von den 4 lebendigen Wesen wie mit einer Donnerstimme sagen, komm. Und ich sah, und jetzt pass auf, was setzt das erste der 7 Siegel frei? Das erste setzt Folgendes frei. Und ich sah und siehe ein weißes Pferd und der darauf saß, hatte einen Bogen und ihm wurde ein Siegeskranz gegeben und er zog aus, siegend und um zu siegen. Das gefällt mir, diese Formulierung. Siegend und um zu siegen. Das heißt mit anderen Worten, sein ganzes Sein, sein ganzes Wesen ist auf Sieg gebürstet, würdest du modern sagen. Er ist völlig auf Sieg gebürstet. Er ist siegend vom Wesen und er siegt. Amen. Wer ist das wohl? Wenn du die Parallele nimmst, Offenbarung 19, da hast du nochmal einen, der auf dem weißen Pferd sitzt. Und da heißt es, sein Name ist treu und wahrhaftig und das Wort Gottes. Also wer ist das? Jesus. Mit anderen Worten, ist interessant, die weiteren Siegel, die dann kommen, die meisten von ihnen jedenfalls, setzen, ich sage mal so, Heimsuchungen auf dieser Erde frei. Wehen, Katastrophen frei. Aber das erste Siegel setzt den Siegeszug des Lammes frei. Amen. Das heißt, über allem steht der Siegeszug des Lammes. Die Offenbarung ist nicht ein Menschen-Einschüchterungs- und Erschreckungsbuch, sondern die Offenbarung ist ein Ermutigungsbuch für Christen. Das ist sie. Amen. Weil die Offenbarung eigentlich, ich meine, die Menschen fixieren sich immer auf die Plagen und dann tun sie sich da rein, oh, und was ist das Skorpion, das da sticht und keine Ahnung, all diese Geschichten. Ne? Und das ist ja alles auch interessant und so weiter und es ist ja auch wichtig. Aber über all dem, was da freigesetzt wird, steht das siegende Lamm. Das Lamm zieht aus, um zu siegen. Und selbst diese Wehen, von denen dann die Rede ist und diese Plagen und so weiter, dienen alle nur dazu, um den Siegeszug des Lammes durchzusetzen. Amen. Ihr Lieben, ich glaube, dass 2026 ein Jahr sein wird, in dem wir mehr und mehr den Siegeszug des Lammes sehen werden. Halleluja. Wie das Lamm Gottes auszieht, siegend und um zu siegen. Halleluja. Siegend und um zu siegen. Preis den Herrn. Ich glaube, wir werden das mehr und mehr sehen. Und manches von dem, was wir sehen werden, wird nicht immer gleich angenehm sein anzuschauen. Weil diese Dinge, von denen da dann die Rede ist bei diesen Siegeln, ja, das sind so Dinge wie Krieg, ich habe schon gesagt, Krieg, Inflation, Hunger, Naturkatastrophen und so weiter. Jesus nennt es in Matthäus 24 den Anfang der Wehen. Es spricht viel dafür, dass es hier bei Offenbarung 6 noch nicht um die große Trübsal an sich geht, sondern es geht um Dinge, die passieren, einfach damit Menschen erkennen ihre Bedürftigkeit vor Gott. Amen. Aber es ist wichtig, in wo sind wir positioniert als Leib Christi? Sind wir positioniert da, wo das Lamm ist? Jetzt bin ich wieder beim Anfang, beim Vorangehen. Sind wir positioniert im Lamm, das auszieht, siegend und um zu siegen? Oder sind wir positioniert unter den Menschen dieser Welt, die Furcht und Angst haben und sagen, oh nein, was passiert jetzt? Oh nein, was ist jetzt? Und Unruhe und Angst und Sturm, nicht nur äußerlich, sondern auch in ihrem Herzen permanenter Sturm. Sind wir von denen, die eben ihre Autorität in Christus nicht erkannt haben? Sind wir von denen, die nicht erkannt haben, mit wem sie unterwegs sind? Ihr Lieben, wir sind unterwegs im Lamm, das auszieht, siegend und um zu siegen. Halleluja. Halleluja. Weißt du, das ist die entscheidende Frage. Für dich persönlich und auch für uns als Leib Christi insgesamt. Gehen wir mit Jesus voran oder drehen wir uns um uns selber? Da entscheidet sich alles. Wenn du dich um dich selber drehst, dann gehörst du nicht zu denen, die Autorität haben im Sturm. Und dann wirst du zu denen gehören, von denen da auch die Rede ist, dann in der Offenbarung, die Angst haben und Furcht haben und sagen, oh, Berge fallt auf uns, weil alles so furchtbar, der Zorn des Lammes und so weiter. Ja. Aber das sind eigentlich nicht die Gläubigen, das sind die Ungläubigen, von denen da die Rede ist. Amen. Also lasst uns keine Ungläubigen sein, sondern lasst uns Gläubige sein. Halleluja. Alles, was passiert, das muss dir klar sein. Alles, was passiert, auch jetzt, was du siehst in der Welt, was an Unruhe ist, alles wird am Ende einfach nur dazu dienen, dass das Lamm Gottes seinen Siegeszug durchsetzen kann. Egal, wie es vielleicht zuerst aussieht, auch in deinem Leben, was vielleicht zuerst für Umstände sind, was vielleicht zuerst für Bedrängnisse sind, wodurch du vielleicht durchgehst, was für Angriffe du vielleicht haben magst. Egal, was es ist, am Ende muss es dazu dienen, dass das Lamm Gottes seinen Sieg durchsetzt und dass du mit ihm, wie es Paulus sagt, im Triumphzug einhergeführt wirst. Amen. Du mit ihm im Triumphzug einhergeführt. Halleluja. 2. Korinther 2, Vers 14. Gott aber sei Dank, der uns alle Zeit im Triumphzug einherführt in Christus. Halleluja. Weißt du, wir sind bestimmt für den Triumphzug. Wir sind nicht bestimmt für den Schlotterzug. Was passiert? Ja, weißt du, wenn du manche Dinge siehst, in den Nachrichten oder so, dann kannst du zu schlottern anfangen. Kannst du, was passiert da, was passiert? Ich gehe jetzt gar nicht auf irgendwelche Details ein, aber du weißt es selber. Ja? Dann kannst du in den Schlotterzug kommen. Aber du bist nicht für den Schlotterzug, sondern du bist für den Siegeszug, du bist für den Triumphzug. Halleluja, 2026, glaube ich, ist bestimmt ein Jahr des Sieges des Lammes in Deutschland, Österreich, Schweiz, Frankreich, England, Europa, weltweit zu sein. Halleluja. Und ich sag dir, Umstände mögen sich erheben, Schwierigkeiten mögen sich erheben, Unruhe mag sich erheben, aber es kann dich letztlich nicht aus der Bahn werfen, wenn du damit beschäftigt bist, voranzugehen mit Jesus. Ich sage, das ist der entscheidende Punkt. Auf welchem Fuß erwischt dich die Wehe sozusagen? Ich nehme immer wieder gerne das Beispiel her von der Corona-Pandemie. Ja? Die entscheidende Frage für viele Christen auch war, auf welchem Fuß sie erwischt wurden. Wurdest du auf einem Fuß erwischt, auf dem du voll dabei warst, voranzugehen mit Jesus und Land einzunehmen, dann hat es dich nicht wirklich aus der Bahn geworfen. Aber wurdest du erwischt in einem selbstzufriedenen, vielleicht vermeintlich ums Überlebenden kämpfenden Christentums irgendwie, das irgendwie so sich selber versucht, irgendeine Bequemlichkeitszone aufrechtzuerhalten, wurdest du darin erwischt, dann hat es dich sozusagen auf dem falschen Fuß erwischt. Amen. Und dann hat es viele aus der Bahn gehauen. Deswegen, ich sag's nochmal, stell sicher für dich persönlich, zu Beginn dieses Jahres, hey, ich gehe mit Jesus voran. Und wo du bei dir irgendetwas feststellst von Lauheit oder auch von Einschüchterung. Das ist ja auch manchmal ein Grund, warum wir nicht mehr vorangehen. Ich meine, warum hat Gott zu Josua dreimal gesagt, sei stark und mutig? Halleluja. Ja, am Ende dann nochmal, Josua 1, Vers 9, sei stark und mutig. Erschrick nicht und fürchte dich nicht, denn mit dir ist der Herr dein Gott, wo immer du gehst. Amen. Weißt du, Gott ist mit dir, wenn du vorangehst. Der entscheidende Kampf geht um die Einschüchterung. Hebräer 10, 38 sagt Paulus oder der Schreiber des Hebräerbriefs, wer auch immer es jetzt war, jedenfalls sagt, wir sind nicht von denjenigen, die zurückweichen zum Verderben, sondern wir sind von denjenigen, die glauben, mit anderen Worten vorwärts gehen, zur Gewinnung des Lebens. Also darum geht der ganze Kampf immer wieder. Gehst du in die Defensive oder bleibst du in der Offensive? Oder wenn du mal in die Defensive gekommen bist, gehst du wieder in die Offensive rein? Stell sicher, ich gebe dir wirklich diesen guten Rat als dein geistlicher Leiter zu Anfang dieses Jahres, stell sicher, dass du in der geistlichen Offensive bist. Das heißt auch, alles diese Dinge so, ja, ich warte noch auf irgendwas, dass irgendwas noch besser wird, dass die Umstände noch besser werden, dass dieses oder jenes ist und dann gehe ich mit Jesus voran. Vergiss es. Amen. Ja, ich muss noch meinen Vater begraben. Hey, lass die Toten begraben, hat Jesus gesagt. Und damit sage ich jetzt nicht, dass er nicht deinen Vater begraben soll, im Natürlichen. Verstehst du, es geht da um eine Sache im Geist. Amen. Ja, geh voran, mit anderen Worten. Egal was im Natürlichen ist, geh voran, denn da bist du auf der sicheren Seite. Weißt du, der Feind will dir immer sagen, hey, wenn du vorangehst, dann bist du auf der Abschussliste. Ihr Lieben, geh nicht voran und dann bist du das Richtige auf der Abschussliste. Es mag sein, dass wenn du vorangehst, gibt es Angriffe des Feindes und so weiter. Und er mag das auch nicht immer, wenn wir vorangehen. Ich meine, den gibt es auch noch, gell? Okay. Aber wir messen ihm nicht übermäßig Aufmerksamkeit zu, sondern wir gehen voran, egal was er tut. Amen. Weil wir wissen, wenn wir vorangehen, dann stehen wir in Autorität. Wenn wir seinen Lügen glauben, hey, weißt du, ich sag's immer wieder, gib dem Teufel den kleinen Finger und er nimmt die ganze Hand. Amen. Geh ein bisschen zurück und er sagt, oh, kann ich noch ein bisschen mehr haben? Okay. Du weigerst dich, vorwärts zu gehen, du weigerst dich, Land einzunehmen. Der Teufel sagt, hey, kann ich ein bisschen was haben, noch ein bisschen, noch ein bisschen. Das ist interessant, wenn du, das, ich muss es mal gucken im Geschichtsatlas, das Byzantinische Reich ist wirklich ein gutes Beispiel dafür. Schritt für Schritt für Schritt für Schritt wurde Scheibchen für Scheibchen für Scheibchen gegen Kleinasien verloren, über einen langen Zeitraum tatsächlich, nicht über, das ging nicht alles auf einmal. Aber manchmal ist es so, so graduell führt der Feind dich in die Defensive. Und dann musst du irgendwann aufwachen und sagen, hey, Moment mal, wo bin ich eigentlich unterwegs? Hey, Moment mal, wer bin ich eigentlich? Hey, Moment mal, sei stark und mutig, Seele, erschrick nicht und fürchte dich nicht. Mit dir ist der Herr, dein Gott, wo immer du gehst. Geh voran. 2026, Jahr des Vorangehens. Jahr der Landeinnahme. Halleluja. In deinem persönlichen Leben, aber ihr Lieben, auch für uns kollektiv als Leib Christi. Es ist wichtig, weißt du? Lass es uns persönlich sicherstellen, dass wir vorangehen. Und lass es uns als Gemeinde und als Gemeinden, auch als Glory Life Bewegung und möglichst als ganzer Leib Christi, lass es uns sicherstellen, dass wir immer weiter mit Jesus vorangehen. Dass wir nicht stehen bleiben, sondern dass wir im Siegeszug mit ihm einhergehen und dass wir Land einnehmen. Ja, dass wir uns ausstrecken, danach Seelen zu erretten für das Reich Gottes. Dass wir missionarisch aktiv sind, ja, im Inland und im Ausland. Ja, dass wir auf Ausbreitung des Reiches Gottes gebürstet sind sozusagen. Nicht auf, oh, hoffentlich merkt mein Nachbar nicht, dass ich Christ bin, weil sonst denkt er vielleicht irgendwas Komisches von mir. No. Sagt seinem Nachbarn, no. Sondern wir strecken uns aus. Macht zu Jüngern alle Nationen. Das heißt, wir strecken uns aus nach Seelen. Das heißt, wir strecken uns aus nach wachstümlichen Gemeindebau. Wir strecken uns aus nach Multiplikation von geistlichen Leitern, von Mitarbeitern, von Söhnen und Töchtern Gottes, die hervorkommen. Amen. Und ihr Land einnehmen wiederum und für Jesus brennen und vorwärts gehen. Wir strecken uns aus nach Multiplikation von Gloryhäusern, von Gemeinden, von Diensten, von Hineinwirken in die Gesellschaft, von Projekten, die auch die Gesellschaft beeinflussen, wie zum Beispiel Kindergarten und Schulen und was auch immer. Ja, wir strecken uns aus danach, dass immer mehr Schlüsselpersonen auch in die Gesellschaft vom Leib Christi aus freigesetzt werden und dort Salz und Licht sind für das Reich Gottes. Amen. Dass diese Gesellschaft reformiert wird, ganz neu, nicht einfach nur durch irgendwelche politischen Maßnahmen, sondern reformiert wird aus den Schätzen und der Kraft des Reiches Gottes heraus. Amen. Lass uns wirklich in alle Bereiche, lass uns sehen, immer wieder sehen, hey, wenn du merkst, okay, hier habe ich schon lange irgendwie die Grenze nicht weiter verschoben im Geist, dann entscheide dich wieder neu. Sag, hey, hier wird die Grenze weiter verschoben. Ich bin nicht zufrieden mit dem. Ja? Jesaja 54, 2 bis 3, ne? Mach weit den Raum deines Feldes. Ja? Spanne weit aus. Ja? Spare nicht, verlängere die Seile. Halleluja. Das heißt, immer wieder schauen, okay, da war ich irgendwie schon lange nicht mehr offensiv in diese Richtung, also sei wieder offensiv. Vielleicht hast du dich schon abgefunden mit bestimmten gesundheitlichen Symptomen in deinem Leben. Hey, dann sag, nein, da bin ich wieder ganz neu offensiv. Ich finde mich nicht damit ab. Vielleicht hast du dich schon abgefunden damit, dass halt, was weiß ich, die und jene Familienangehörigen halt nicht gläubig sind. Ja, dann nein. Dann sag ganz neu, nein, im Gebet, ich pushe die Linie nach vorne. Ich sag, nein, auch das ist eingenommenes Land. Für Jesus. Halleluja. Gib dir nicht zufrieden damit, wenn dein Glory House vielleicht über eine Zeit nicht gewachsen ist. Dann sag nicht, hey, ja, okay, gut, so ist es. Wir sind so eine super Gruppe. Es fühlt sich so gut an. Wir fühlen uns alle so wohl. Alle sind happy. Ja, das ist genau der Punkt. Das geht alles nur eine Zeit lang gut. Wenn du nicht mehr die Grenzen verschiebst, dann kommt Stillstand. Also streck dich aus nach Wachstum, streck dich aus nach Multiplikation, streck dich aus nach Leuten, die Gott reinzieht, streck dich aus im Geist, geh innerlich vorwärts. Lass dich auch nicht entmutigen, lass dich nicht enttäuschen. Wie hat Gott zu Josua gesagt? Sei stark und was? Mutig. Er hat nicht gesagt, sei schwach und enttäuscht oder frustriert. Frustration ist keine legitime Haltung im Reich Gottes. Sagst du, ja, aber ich habe allen Grund, bei mir ist schon so lange nicht mehr vorangegangen, bei mir tut Gott gar nichts. Das muss man jetzt auch mal gesagt haben. Ja, dann sag's einmal, aber dann entscheide dich wieder und sag so, und das wird sich jetzt ändern. Ab heute ändert sich das. Amen. Ab heute gehen wir neu voran. Ab heute nehmen wir neues Land ein. Amen. Frustration ist der Killer der Landeinnahme. Also kick sie raus. Ja, aber es gibt tausend gute Gründe, frustriert zu sein. Ja. Natürlich. Aber Frustration ist tot. Amen. Kannst dich gleich eins sagen. Und sagen, ich bin so frustriert, Herr, hol mich hier raus. Ich bin ein Star, hol mich hier raus. Der Dschungel ist zu dicht. Nein. Du lässt es nicht zu, dass dieser Geist nach dir greift. Du lässt es nicht zu, dass dieser Geist der Welt nach dir greift. Du lässt es nicht zu, dass dieser Geist der Angst nach dir greift. Sondern du bleibst im Rhythmus mit Gott. Du bleibst im Rhythmus, mit Gott voranzugehen. Der Alexander hatte neulich im Intensivabend so einen starken Eindruck gehabt. Ich weiß gar nicht, war es ein Traum oder was er gehabt hat oder war es eine Vision? Ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall hat er das gesehen, wie jemand, wie so auf so einem Schiff, da gab es ja früher, da haben für die Ruderer, als noch die Ruderer da waren, da haben sie so diesen Rhythmus geklopft fürs Ruder. Und so bumm, bumm, und dann alle Asterix-Leser wissen, worum es geht. Ja. Und er hat es so gesehen im Geist, wie wichtig es ist, dass wir wirklich in diesem Rhythmus, dass Gott schlägt den Rhythmus, hey, so geht's voran. Und wir müssen mit dem Rhythmus mit Gott gehen. Wir müssen auch nicht schneller als Gott rudern. Das ist auch wichtig. Ja. Manche sind Gott voraus. Ja. Das ist auch nicht so ein guter Zustand. Ja. Wenn du so Und die anderen rudern gemächlich, ja, dann hebt sich noch das eine, das andere auf. Nein, wir müssen schon im Rhythmus mit Gott sein. Aber genauso wie Gott den Rhythmus schlägt, genauso müssen wir unterwegs sein. Also sag einfach mal, hey, 2026 werde ich im Rhythmus mit Gott unterwegs sein. Ich folge seinem Rhythmus. Ich gehe voran gemäß seinem Rhythmus. In Jesu Namen. Amen. Halleluja. Ich möchte euch auch noch einen Traum weitergeben, den unsere wunderbare Fatima mir hatte. Genau, hat sie mir geschrieben. Und ich glaube, das ist wirklich ein geistlicher Traum, der genau auch zu dem passt, was ich heute Morgen predige. Zumindest auf den zweiten Blick, aber eigentlich schon ziemlich auf den ersten Blick. Und zwar so schreibt sie hier, ich habe in der vergangenen Nacht, das war jetzt am Dreikönigstag, schreibt sie das, in der vergangenen Nacht habe ich einen sehr intensiven Traum erlebt, den ich gerne schildern möchte. Darin ereigneten sich vier Naturkatastrophen direkt hintereinander. Das klingt für mich so nach sieben Siegel. Ja. Wehen. Ja. Zunächst kam ein extrem starker Wind auf, vergleichbar mit einem heftigen Tornado. Der Wind hat draußen alles beschleunigt, erschüttert und fortgerissen. Ich selbst befand mich zu diesem Zeitpunkt in der Gemeinde. Innerhalb der Gemeinde ist nichts passiert. Alle Menschen dort waren geschützt und haben von den Geschehnissen draußen nichts mitbekommen. Das ist, wenn du mit Jesus unterwegs bist. Amen. Dann kann es dich nicht touchen. Auch mir ist nichts passiert. Ich habe das Geschehen ausschließlich aus der Ferne durch ein Fenster unserer Gemeinde beobachtet. Unmittelbar danach folgte draußen ein großer Tsunami, der alles mit sich riss und zerstörte. Auch dieses Ereignis wurde innerhalb der Gemeinde nicht wahrgenommen. Ich konnte es weiterhin nur von innen aus durch das Fenster sehen. Anschließend entstanden draußen Lawinen, teilweise brennende Lawinen, die über die Straßen hinwegrollten. Viele Menschen wurden davon erfasst. Sie schrien, waren verletzt, bluteten. Unter ihnen waren auch Frauen, die ihre kleinen Säuglinge schützend im Arm hielten. Einige Menschen verbrannten und verbluteten. Ohne zeitlichen Übergang wurden die Lawinen kalt, alles kam zum Stillstand, trocknete aus und erstarrte. In diesem Moment habe ich mich umgedreht und laut gerufen, dass eine Wassernot und Trockenheit kommen würde. Ja, Wassernot ist die Not nach dem Geist Gottes, nach dem Wirken Gottes, nach dem Strom Gottes. Und jetzt, was macht sie im Traum? Ich bin sofort nach oben gegangen, um Wasser zu sammeln und habe Wasserkannen und Töpfe gefüllt. Das ist unsere Aufgabe. Amen. Dafür sorgen, dass es Lebenswasser gibt für die Hungrigen und Durstigen. Amen. Ich bin sofort nach oben gegangen, um Wasser zu sammeln, habe Wasserkannen und Töpfe gefüllt. Trotz meines Rufens haben die anderen Menschen mich nicht gehört. Das heißt, die waren beschäftigt mit den Katastrophen und mit dem. Aber sie hat sich mit dem beschäftigt, womit wir beschäftigt sein sollten. Ich habe es gepredigt schon am 28. Ja, wir sollten damit beschäftigt sein, vom Baum des Lebens zu essen. Amen. Die Ströme lebendigen Wassers zu trinken. Und aus unserem Innersten werden Ströme lebendigen Wassers hervorkommen. Und jetzt pass auf, was passiert, wenn wir das tun. Das ist nämlich der Traum. Nachdem ich ausreichend Wasser gesammelt hatte, bin ich wieder zum Fenster in der Gemeinde zurückgekehrt. Und dort habe ich gesehen, dass die gesamte Erde und die Straßen von klarem Wasser bedeckt waren. Sehr rein, türkisfarben und fast paradiesisch. Danach kehrte völlige Ruhe ein und ich bin aus dem Traum aufgewacht. Halleluja. Was steht am Ende? Ich meine, an was erinnert sich das? Ich denke da sofort an Habakuk 2, Vers 14. Die Erkenntnis der Herrlichkeit des Herrn wird die ganze Erde bedecken, so wie die Wasser die Erde bedecken. Amen. Das heißt, mit anderen Worten, was sagt dieser Traum? Dieser Traum sagt, ja, Katastrophen kommen, Stürme kommen, Ängste kommen in der Welt. Aber wenn wir ausgerichtet bleiben auf den Auftrag, den Gott uns gegeben hat, nämlich sein Reich auszubreiten, sein Lebenswasser zu sammeln und zur Verfügung zu stellen, dann wird am Ende seine Herrlichkeit bzw. die Erkenntnis seiner Herrlichkeit die ganze Erde bedecken, so wie die Wasser die Meere bedecken. Und am Ende ist Frieden. Amen. Größer wird die Herrlichkeit dieses zukünftigen Hauses sein als die des früheren. Und an diesem Ort werde ich Frieden geben. Amen. Ist das nicht stark? Halleluja. Lass uns beschäftigt sein mit Wasser schöpfen. Amen. Jesus. Halleluja. Und am Ende, weißt du, wenn wir tun, was Gott sagt, am Ende wird der Siegeszug des Lammes den wirklichen Frieden bringen. Amen. Ich glaube übrigens auch, das ist nur nebenbei gemerkt, ich glaube auch, das ist kein Zufall, das ist nur eine Nebensache. Ich glaube, das ist für den ganzen Leib Christus der Traum, aber ich glaube auch, dass es kein Zufall ist, dass du, Fatima, diesen Traum hattest, nachdem deine Familie ja im Iran, in Teheran ist und dort ja gerade ein extremer Sturm tobt. Ja. Aber ich glaube eben auch, wenn die Gemeinde Jesu, die im Iran ja so immer stärker geworden ist in den letzten Jahren, wenn sie den Fokus behält und wenn sie vorangeht, dann wird letztendlich auch dieses despotische Regime fallen und Freiheit wird kommen für das iranische Volk. Amen. Halleluja. Und das glauben wir und dafür beten wir auch. Amen. Dass dieser Durchbruch passiert. Halleluja. Weißt du, es macht allen Unterschied der Welt, ob in einem Land eine im Siegeszug vorangehende Gemeinde ist oder nicht. Es ist kein Zufall, dass jetzt im Iran das so weit kommt. Es ist kein Zufall. Noch vor 30 Jahren gab es im Iran 1.000 oder 2.000 Christen insgesamt im gesamten Land. Es gab nur ganz wenige Iraner auf der ganzen Welt, die gläubig waren. Es hat sich in den letzten 30 Jahren dramatisch verändert. Inzwischen ist die Untergrundkirche im Iran, die schwer verfolgt wird natürlich, ist Hunderttausende wahrscheinlich. So manche sagen Millionen von Menschen groß inzwischen. Das heißt, da gibt es ganz, ganz viele Iraner. Auch hier in Deutschland sehen wir es, wie offen die Iraner für das Evangelium sind. Wir sehen iranische Gemeinden, die entstehen überall. Und so sehen wir, dass eine Bewegung im Geist. Weißt du, wenn es in einem Volk eine Gemeinde gibt, die vorangeht, dann können die Mächte der Finsternis sich nicht halten. Dann müssen wir, weißt du, wir müssen uns keine Sorgen um Religionsfreiheit in Deutschland kümmern, solange der Leib Christi vorangeht. Amen. Wenn wir uns einfangen lassen von irgendwelchen Philosophien und komischen Lehren, die das Evangelium schwächen und die das Wort Gottes aushebeln und den Leib Christi zu einem sozialen Wohlfühlclub nur machen, in dem es nur um irgendwelche sozialen Aktivitäten geht, dann kann der Teufel die Freiheit so schnell wegziehen, so schnell kannst du gar nicht gucken. Aber wenn der Leib Christi vorangeht, dann hat der Teufel überhaupt keine Chance. Und wir müssen uns keine Sorgen machen. Also, lasst uns vorangehen. Preist den Herrn. Steh mal auf zusammen. Treffen wir eine Entscheidung heute Morgen, okay? Halleluja. Wer von euch ist bereit, eine Entscheidung zu treffen heute Morgen? Preist den Herrn. Ja, Jesus. Oh, Jesus. Halleluja. Sprich mir einfach mal nach. Vater, in dem Namen Jesus, als ein Teil deines Leibes, als ein Sohn Gottes, treffe ich heute Morgen diese Entscheidung. Ich gehe mit dir voran, Jesus. Ich lasse mich nicht ablenken. Ich schaue nicht auf meine Umstände. Ich schaue nicht auf mich selber. Ich drehe mich nicht um mich selber. Sondern ich gehe voran mit dir, Jesus. Wo du bist, da bin auch ich. Und ich danke dir, Herr, dass ich somit dieselbe Autorität habe, die du hast. Und ich spreche zu jedem Sturm. Schweig und verstumme. Halleluja. Ich spreche, sag's nochmal, ich spreche, schweig und verstumme. Und ich setze die Herrlichkeit Gottes frei, dass sie um mich herum die ganze Erde bedeckt, so wie die Wasser die Meere bedecken. Ich gehe voran mit Jesus und ich nehme das Land ein. In Jesu Namen. Amen. Amen. Halleluja. Und Vater, in dem Namen Jesus bete ich für uns alle. Ich bete für dein Leib insgesamt, Herr, auch für jede Gemeinde, jede Kirche in Deutschland, Herr, Österreich, Schweiz, ganz Europa, Herr. Ich bete, Herr, dass jede Kirche wirklich zu einer Überwinderkirche wird, Herr. Herr, die den Geist der Lauheit in diesen Ländern, insbesondere in den westlichen Nationen, überwindet in Jesu Namen und wirklich in diese Entschiedenheit eintritt, voranzugehen und das Land einzunehmen, Herr. Danke, Herr, dass du Gemeinden, die zu sozialen Clubs geworden sind, Herr, dass du sie umwandelst, ganz neu, Herr, zu offensiven Siegesgemeinden, die mit dem siegreichen Lamm im Triumphzug einhergeführt werden. Halleluja. Jesus, wir wollen mit dir, dem Lamm, siegen und siegend ausziehen, um zu siegen. Halleluja. Halleluja. Sag mal, ich ziehe mit dem Lamm. Und zwar siegend und um zu siegen. Ich gehe im Triumphzug mit ihm und ich lasse mich nicht mehr daraus bringen. Ich bin in der Offensive, nicht in der Defensive. Eieieiei. Oh, Jesus. Oh, ich spüre diese Kraft. Jesus. Oh, Jesus. Halleluja. Wow, da ist eine Kraft Gottes im Raum. Halleluja. Halleluja. Gott hat mich heute Nacht, hat er mich wirklich durchgeschüttelt mit der Kraft Gottes. Das war Hammer. Ich glaube, dass da wirklich ein, ja, weißt du, der Tsunami ist nicht nur ein gefährlicher Tsunami draußen in der Welt, sondern es gibt auch einen Tsunami der Kraft Gottes. Halleluja, der über uns kommt. Weißt du, und der dich wirklich aus aller Bequemlichkeitszone herausreißt, herauszieht in Jesu Namen und wirklich diesen Strom durch dich gehen lässt. Halleluja. Strom, frischer Strom von dir. Oh, Jesus, Halleluja. Eieieiei. Oh, Jesus, Halleluja. Jesus, Halleluja. Oh, Karabasika, Mamamasika, Babamanda. Halleluja. Weißt du, der Feind mag scharf schießen, aber ich sag dir, wir schießen noch schärfer. Amen. Jesus schießt noch schärfer. Das siegende Lamm ist immer stärker, das siegende Lamm, also der treu und wahrhaftig, das Wort Gottes, er zieht aus, siegend und um zu siegen. Halleluja, Halleluja. Und alles muss dem einen dienen, nämlich dass die Welt erkennt, dass Jesus Christus der Herr ist und dass er gesiegt hat und dass sein Erlösungswerk die Wahrheit ist, die Realität ist und dass sie alles verändert hat in Jesu Namen. Halleluja, Amen, Halleluja. Lass uns mal Jesus die Ehre geben. Halleluja. Halleluja, danke Jesus. Oh, danke Jesus. Danke Jesus. Danke Jesus. Danke Jesus für deinen Siegeszug. Oh, Halleluja. Oh, preis den Herrn. Halleluja. Halleluja. Und vielleicht bist du heute Morgen hier und du musst wirklich ganz neu eine persönliche Entscheidung treffen. Weißt du, Jesus hat gepredigt in Markus 1, Vers 15, er hat gesagt, das Reich Gottes ist zum Greifen nahe. Kehrt um und glaubt diese gute Botschaft. Also da ist ein Ruf der Umkehr immer wieder. Also unser Leben als Christen ist immer wieder Umkehr. Und da ist eine Umkehr wirklich, in die Gott uns immer wieder ruft, damit wir in dieser Position bleiben des Vorangehens mit dem Lamm, damit wir mit ihm weiter vorangehen können, damit wir in der richtigen Position unseres Herzens sind. Und ich habe es vor 2 Wochen gepredigt. Ich habe gesagt, letztendlich ist es eine Umkehr, eine vierfache Umkehr, um die es geht. Das erste ist die Umkehr hin zur Liebe zu Jesus und zum Vater, zu Gott. Die Liebe zu Gott, zu ihm als Person, die Liebe zu ihm. Das ist übrigens immer eine Umkehr zur Liebe. Halleluja. Umkehr zur Liebe zu ihm. Zweitens ist Umkehr zur Liebe zum Wort Gottes. Wenn du vielleicht hier bist und du hast an dem einen oder anderen Punkt Kompromisse gemacht mit dem Wort Gottes, du hast vielleicht gesagt, ah ja, okay, das Wort Gottes sagt es, aber irgendwie, da habe ich jetzt nicht die Kraft, da zu überwinden und es so zu machen, wie es das Wort Gottes sagt, und du hast es halt einfach anders gemacht, ja, dann kehr um und entscheide dich ganz neu, sein Wort zu lieben. Ja, in Psalm 119 betet der Psalmist und sagt, ich liebe dein Wort und so bin ich wie einer, der reiche Beute macht. Halleluja. Preist den Herrn. Also die ganze Psalm 119 ist eigentlich eine einzige Liebeserklärung an das Wort Gottes. Und er ist ziemlich lang, der Psalm. Ist der längste überhaupt. Ziemlich lang. Ja, also, Gott, es ist wichtig, dass wir sein Wort lieben. Amen. Kehr um zu seinem Wort, wenn du dich davon entfernt hast. Und das dritte ist, Wir müssen umkehren zur Liebe, zum Wirken des Heiligen Geistes. Amen. Also der Heilige Geist ist nicht ein Störfaktor in unseren gesitteten, frommen, christlichen Kreisen. Amen. Ja, vielleicht fühlt es sich da manchmal als Störfaktor an. Aber die Sache ist die, unsere frommen, gesitteten Kreise, in der alles irgendwie abgezirkelt ist und vorhersehbar ist, das sind keine Kreise, in denen wirklich das Lamm vorangeht, siegend und um zu siegen. Sondern es ist eine schwache Form von Christentum, ja, wie es im Timotheus heißt, ja, sie halten die Form aufrecht, aber die Kraft verleugnen sie. Ja. Deswegen müssen wir umkehren zu einer Liebe zum Heiligen Geist, zum Wirken des Heiligen Geistes. Das ist der dritte Punkt der Umkehr, Liebe zum Heiligen Geist. Wenn du feststellst, oh, ich habe irgendwie versucht, den Heiligen Geist vielleicht ein bisschen von mir fernzuhalten oder du merkst, ja, irgendwie, eigentlich ist mir es immer am liebsten, wenn der Heilige Geist nicht so stark wirkt, weil es ist mir irgendwie unangenehm, wenn irgendwie sich Dinge manifestieren oder so. Dann kehr um und entscheide dich ganz neu, den Heiligen Geist mehr zu lieben als deine Würde, mehr zu lieben als das, was Menschen sagen, mehr zu lieben als irgendwie was, irgendein politisches Ding, wo du denkst, ja, aber so ist es dann annehmbarer noch für den oder für jenen. Weißt du, entscheide dich, den Heiligen Geist zu lieben. Entscheide dich, sein Wirken zu lieben. Und das Letzte, zu dem wir umkehren müssen, ist, wir kehren um zur Liebe zum Leib Christi. Weil das ist auch sehr wichtig. Es gibt zu viele Christen in unseren Ländern inzwischen, die sagen, ja, ich glaube an Jesus, aber sie sind nirgends wirklich angeschlossen. Sie sind nirgendwo, sie sind überall und nirgends, sage ich mal. Warum? Weil sie irgendwo Anstoß genommen haben in ihrem Herzen an irgendetwas, was im Leib Christi war. Und deswegen haben sie sich entschieden und gesagt, nur noch ich und Jesus. Aber ihr Lieben, das funktioniert nicht. Nur noch ich und Jesus funktioniert nicht, sondern Jesus und sein Leib sind eins. Amen. Du kannst nicht Jesus lieben, ohne dass du sein Leib liebst. Und deswegen ist es wichtig, egal was gewesen ist. Und natürlich, der Leib Christi besteht aus Menschen und Menschen können dich verletzen. Und das ist ganz normal. Ja, und ich glaube, niemand, der länger im Leib Christi unterwegs war, hat nie mal irgendeinen Stich gekriegt durch irgendeinen anderen Menschen. Aber weißt du, du musst dich immer wieder neu entscheiden zu sagen, nein, davon lasse ich mich nicht rausbringen. Sondern der Leib Christi, das ist Jesus selber. Und deswegen entscheide ich mich ganz neu, ihn zu lieben. Amen. Sein Leib zu lieben. Halleluja. Danke, Jesus. Ja, genau. Das, wie es in dem Traum war von Fatima. Sie war in der Gemeinde und deswegen war sie geschützt. Sie war nicht irgend so eine einsame, einzelne, ich sag mal, Mohikanerin, die irgendwo herumzieht und sagt, ich und Jesus. Also so funktioniert es nicht. Das ist nicht der Schutz, ich und Jesus alleine. Du sagst, ja, das ist doch alles, was sagst du da? Ja, das ist der religiöse Geist, da musst du umkehren. Du kannst nicht das eine vom anderen trennen. Du kannst nicht die Liebe zum Leib trennen von der Liebe zu Jesus. Also, da ist ein Ruf der Umkehr heute Morgen. Schau einfach selber in dein Herz. Gibt es da irgendetwas, wo ich heute wirklich eine Entscheidung festmachen sollte? Wo ich heute sagen sollte, jawohl, ich entscheide mich ganz neu. Ich entscheide mich ganz neu für die Liebe zu Jesus. Ich entscheide mich ganz neu für die Liebe zu seinem Wort. Ich entscheide mich ganz neu für die Liebe zum Heiligen Geist. Oder ich entscheide mich ganz neu für die Liebe zum Leib Christi. Wenn du spürst, ja, ich sollte da eine Entscheidung treffen in diese Richtung, dann streck einfach mal deine Hand aus. Gott sieht deine Hand und wir wollen zusammen beten. Wenn du merkst einfach, jawohl, da ist eine Entscheidung für mich. Egal, weißt du, es spielt keine Rolle, wie lange du schon gläubig bist oder was in deinem Leben gewesen ist oder ob du christlich aufgewachsen bist oder das Wort Gottes mit der Muttermilch aufgenommen hast. Du weißt, wo dein Herz steht. Du weißt, wo du stehst. Ja, du kannst nur entweder heiß oder kalt sein, sagt das Wort. Aber lau geht nicht. Amen. Lau geht nicht. Jesus hat gesagt, die Lauen werde ich aussperren aus meinem Munde. Es gibt da keine Grauzone. Weißt du, wir sind in einer Zeit, in der es keine Grauzone mehr gibt. Entweder bist du heiß oder du bist kalt. Ja? Und wenn du hier bist und sagst, ja, irgendwie, weißt du, es ist keine Verdammnis, verstehst du? Du musst jetzt keine Angst haben, dass irgendjemand da mit einem Finger auf dich zeigt, sondern es ist ganz einfach. Wenn du merkst, ja, ich bin da irgendwie kalt geworden an einem Punkt in meiner Liebe zu Jesus, in meiner Liebe zum Wort, in meiner Liebe zum Heiligen Geist, in meiner Liebe zum Leib Christi, in einem von diesen Punkten, ich bin da irgendwie kalt geworden, ja, dann sagt das Wort Gottes, hey, wenn wir unsere Sünde bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und uns reinigt in dem Moment. Das heißt, er macht uns neu, ja, er wird in dir eine ganz neue Entschiedenheit, ein ganz neues Feuer hervorbringen. Halleluja. Wie viele von euch brauchen das? Streck einfach deine Hand aus, wenn du sagst, jawohl, das ist für mich. Okay, Gott sieht alle diese Hände. Halleluja. Preist den Herrn. Preist den Herrn. Danke, Jesus. Halleluja. Lass uns Folgendes tun, weil ich glaube, das ist einfach zu wichtig, als dass wir das einfach so mal kurz so nebenher abhaken. Kommt ihr einfach alle, die ihr eure Hand gehoben habt, kommt einfach mal hier nach vorne. Kommt hier zu mir nach vorne. Halleluja. Einfach kommt alle mal nach vorne. Die ihr das spürt, ja. Halleluja. Danke, Jesus. Halleluja. Preist den Herrn. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Gott kennt dein Herz. Halleluja. Gott weiß es ganz genau, weißt du? Und das ist, ich sag dir, es ist tausendmal besser, anzuerkennen und zuzugeben, ja, da ist ein Punkt bei mir, als zu sagen, oh nee, das will ich jetzt aber nicht, dass irgendjemand denkt, dass ich da noch irgendeinen Punkt habe oder so. Weißt du, auch das ist eine Entscheidung und auch das ist eine Frage, bist du unterwegs mit dem Lamm siegenden, um zu siegen, oder bist du in deiner eigenen Bequemlichkeitszone? Ja, nein, die Bibel sagt, wenn wir unsere Sünde bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und das wird er gerade jetzt tun. Und da ist ein Feuer, das bereit ist zu fallen. Und ich glaube, weißt du, ich habe es vorher kurz angedeutet, ich bin heute Nacht durch, ich war eingeschlafen, dann bin ich wieder aufgewacht. Und dann habe ich so die Gegenwart Gottes über mein Bett gespürt. Und da war so ein Kraftstrom und es zuckte immer durch mich durch und immer wieder und immer wieder. Und ich glaube, weißt du, Gott setzt gerade jetzt in dieser Zeit einen neuen Strom der Kraft Gottes frei. Und gerade für diejenigen, die jetzt gerade umkehren, ist dieser Kraftstrom in besonderer Weise, weil er wird dich nämlich befähigen, von heute an, gemäß deiner heutigen Entscheidung, anders zu leben. Halleluja. Halleluja. Deswegen, wenn du auch über Livestream zuschaust und du merkst, das ist auch für mich, dieses Gebet, dann nehmen wir dich einfach mit in dieses Gebet mit rein, das wir jetzt sprechen. Und ich spreche es einfach laut vor und du sprichst einfach laut nach. Okay, und dann werde ich jedem einfach, der hier vorne ist, die Hand auflegen und du über Livestream empfängst genauso die Kraft Gottes über Livestream. Halleluja. Lass uns zusammen beten und lass uns sagen, Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du zu mir gesprochen hast. Herr, du kennst mein Herz. Du weißt, ich will dich, aber du siehst auch die Schwäche, die manchmal da ist. Und Herr, ich bitte dich um Vergebung heute Morgen. Und ich bitte dich, dass du mich verwandelst heute Morgen, wo ich irgendwie lau geworden bin, wo meine Liebe nachgelassen hat. Sei es meine Liebe zu dir, Jesus, als Person. Ich bitte dich um Vergebung, wo ich dich nicht so geliebt habe, wie ich dich hätte lieben sollen. Und Herr Jesus, ich bitte dich auch um Vergebung, wo ich dein Wort nicht so geliebt habe, wie ich es hätte lieben sollen. Und ich bitte dich um Vergebung, wo ich deinen Geist nicht so geliebt habe, wie ich es hätte sollen. Herr, wo ich den Maßstab deines Wortes nicht voll für mich angenommen habe. Oder wo ich das Wirken deines Heiligen Geistes von mir ferngehalten habe. Da vergib mir. Heute Morgen reinige mich und fülle mich mit deiner Kraft, entschieden zu leben. Herr, vergib mir auch, wo ich dein Leib nicht geliebt habe, wo ich irgendwie lau geworden bin und nicht mehr dieses Feuer in mir war. Oh, der Leib Christi, Gottes Kostbarstes hier auf der Erde. Gottes geliebte Braut hier auf der Erde. Herr, wo dieses Brennen nicht mehr in mir war, vergib mir und füll mich heute Morgen ganz neu mit deinem Feuer. Oh, komm mit deinem Feuer, das mich verwandelt. Oh, komm mit deinem Feuer, das mich erfüllt. Komm mit deinem Feuer, das mir neue Kraft gibt. Kraft in Jesu Namen. Oh, Jesus, Feuer in Jesu Namen. Oh, Feuer in Jesu Namen. Oh, Feuer in Jesu Namen. Oh, Feuer in Jesu Namen. Oh, Feuer in Jesu Namen. Oh, Feuer in Jesu Namen. Oh, Feuer in Jesu Namen. Oh, Feuer in Jesu Namen. In Jesu Namen. Heiliger Geist, geh durch jeden Einzelnen durch hier heute Morgen. Oh, mit einem Feuer. Feuer, Feuer, Feuer, Feuer, Feuer, Feuer, Feuer, Feuer. Feuer, Feuer. Heiliger Geist. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Herr, du sagst es, Herr. Herr, du reinigst uns, du machst uns neu, Herr. Und du stellst uns wieder her. Und du stellst uns auf diesen festen Grund mit dir, dem siegenden Lamm, Herr. Siegend und um zu siegen. Halleluja, im Feuer Gottes. Oh, im Feuer Gottes. Im Feuer Gottes. Oh, im Feuer Gottes. Oh, im Feuer Gottes. Oh, im Feuer Gottes. Jesus, im Feuer Gottes. Im Feuer Gottes. Im Feuer Gottes. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus, dass du auch jede Frustration wegbrennst, Herr. Halleluja. Oh, Jesus. Herr, alles, was irgendwie an Frustration reingekommen ist, Herr, danke, dass du es gerade jetzt wegbrennst. In dem Namen Jesu Christi, Herr. Danke, Herr, dass diese Gedanken weggebrannt werden, Herr. Danke, dass nichts mehr davon übrig bleibt, Herr. Danke, Vater. Danke, Vater, für dein Feuer. Danke für dein Feuer. Danke für dein Feuer. Danke für dein Feuer. Danke, oh, danke für dein Danke für dein Feuer. Danke für dein Feuer. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Wehe, Heiliger Geist. Fach es an. Fach es an. Auch über Livestream. Fach es an in dem Namen Jesus. Oh, fach es an. Oh, fach es an. Fach es an. Fach es an. Fach es an. Jesus. Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Feuer, Feuer, Feuer, Feuer, Feuer, Feuer, Feuer. Fire. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Jesus. Hallelujah. Woo. Jesus. Feuer. Jesus. Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus. Fach es an, fach es an. Oh, fach es an. Fach es an. Fach es an. Fach es an. Fach es an. Fach es an. Oh, Jesus. Jesus. Jesus. Oh, Jesus. Jesus. Jesus. Oh, Jesus. Überall hier im Raum, Herr, danke, dass du diesen Raum füllst mit deinem Feuer, Herr. Oh, danke, Jesus. Danke, oh, danke, dass du diesen Raum füllst mit deinem Feuer. Feuer, Feuer, Feuer, Feuer, Feuer, Feuer. Danke, Jesus. Feuer, Feuer, Feuer. Jesus. Feuer, Feuer, Feuer, Feuer, Feuer. Danke, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus, wir preisen dich, Herr. Wir danken dir, Herr. Wir danken dir, Herr. Deine Verheißungen sind Ja und Amen. Und dein Wort sagt, dass der nach Johannes dem Täufer kommt, er wird uns taufen mit Heiligen Geist und mit Feuer. Mit Feuer. Oh, Jesus. Yes, Lord. Fire. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Fire. Fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire. Whoa, Jesus, fire, fire. Oh, Jesus, fire. Fire, fire, fire, fire. Jesus, fire, fire, fire, fire. Fire, Jesus, fire, fire, fire. Jesus, hallelujah, hallelujah. Oh, empfang einfach von ihm. Empfang von seinem Feuer. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Oh, fire! Jesus. Oh, wir danken dir, Herr. Oh, wir danken dir. Oh, wir danken dir, Herr. Oh, wir danken dir, Herr. Oh, wir danken dir, Herr. Oh, wir danken dir, Herr. Oh, wir danken dir, Herr. Oh, wir danken dir, Herr, für dein Feuer. Halleluja. Halleluja. Wir danken dir, Herr, für dein Feuer. Oh, wir danken dir, Herr. Oh, wir danken dir, Herr. Oh, danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Fire! Halleluja. Also Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, um Feuer auf die Erde zu werfen. Was wollte ich lieber, als dass es schon brennte? Manche Christen wollen nichts lieber, als das Feuer zu löschen. Ich sage dir, du bist im falschen Team. Du bist im falschen Team. Halleluja. Ai, Jesus. Oh, danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für deinen Heiligen Geist, Herr. Danke für deinen Heiligen Geist. Wir sagen, Heiliger Geist, wir lieben dich, Herr. Wir lieben dich, Herr. Und wir wollen dir Raum machen in deinem Leib, Herr. Herr, wir wollen nicht dein Feuer löschen. Wir wollen nicht deine Manifestation kanalisieren, Herr. Wir wollen nicht alles irgendwie gut abgezirkelt und geschmeidig machen, Herr, sondern wir wollen einfach die rohe Kraft des Heiligen Geistes in unserer Mitte, Herr. Herr, wir wollen dich mit all dem, was du mit dir bringst, Herr. Oh, Halleluja. Oh, wir heißen dich willkommen. Wir lieben dich, Herr. Oh, wir lieben dich, Heiliger Geist. Oh, wir lieben dich, Heiliger Geist. Oh, wir lieben dich, Heiliger Geist. Wir lieben dich, Heiliger Geist. Oh, Jesus. Halleluja. Halleluja. Oh, Feuer. Danke, Herr, für Feuer. Danke, Herr, für Feuer. Danke, Herr, für Feuer. Oh, wir preisen dich, Herr. Halleluja. Oh, Halleluja. Halleluja. Halleluja. Oh, there is fire in the house. Halleluja. Haben wir noch irgendein Feuerlied zum Schluss? Come, let us dance, dance, dance in the presence of the Lord. Come, let us shout for joy and glorify His name. Come, let us celebrate His victory. He has brought for you and me. Come, let us dance, dance, dance in the presence of the Lord. Come, let us shout for joy and glorify His name. Come, let us celebrate His victory. He has brought for you and me. Hallelujah. Come on, let's sing it. Let's sing it together. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Oh. Yes, Lord, more. Fire. Jesus. Lass uns. Yes, Lord! Yes! Jesus! Halleluja! Glory! Glory, glory, glory, glory! Jesus! Amen! Sag nochmal, ich bin entschieden! Im Siegeszug des Lammes ein Herz zu ziehen! Und gehe voran und nehme das Land ein, siegreich und um zu siegen, in Jesu Namen. Amen. Halleluja. Preis den Herrn. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja.